Die Wolken, vierte Szene. Der Chor Strepsiades kommt mit einem Mehlsack auf dem Rücken, dann Sokrates, Pheidippides, Pasias mit einem Begleiter, Amynias, Strepsiades. Noch fünf, dann vier, dann drei, dann nur noch zwei, und dann der Tag der Schrecken, den ich mehr als alle Furcht und hasse, der Verfluchte, dann ist er da, o weh, der Alt und Neue. Da kommen denn die Gläubiger, hinterlegen die Sporteln, drohen und schwören, mich vom Hof zu jagen, taub für all mein Flehen und Bitten. Nimm, Bester, nicht mein Letztes, gib Termin, erlass mir das. Was hilft's? Sie sagen nein, wir wollen unser Geld, sonst geht's zum Teufel. Ich sei ein Lump, Betrüger, kurz, sie klagen. Klagt ihr, solang ihr wollt, das schiert mich wenig, wenn nur Pheidippides brav reden lernt. Muss doch einmal an die Boutique klopfen und sehen, wie's geht. Heda! Klopft. Sokrates kommt heraus. Strepsiades? Willkommen, Strepsiades. Dank, dann nimm den Sack einmal, stellt den Mehlsack ab. Muss doch dem Lehrer mich erkenntlich zeigen. Was macht er denn, mein Sohn? Kapiert er, kann er die neue Kunst, die du erfunden hast? Sokrates. Er kann sie. Strepsiades. Dank dir, Göttin Schelmerei. Sokrates. Lass klagen, wer da will, er haut dich durch. Strepsiades. Auch wenn der Gläubiger Zeugen hat. Sokrates. Nur umso besser, und wenn's tausend Zeugen wären. Strepsiades. Juhaisa, laut jubilier ich, überlaut, heil mir, und ihr heult, ihr Pfennigfuchser, weh euch eurem Kapital und Zinseszins. Versucht es jetzt und spielt mir einen Streich. Hab ich da innen im Haus doch einen trefflichen Sohn, zweischneidig blitzt seine Zunge. Mein Hort, mein Retter, meiner Feinde Schrecken, der, mein Erlöser, die Last wälzt von des Vaters Herz. Zu Sokrates. Ruf ihn heraus, geschwind, lauf, lauf, ich muß ihn sehen. Sokrates geht hinein. Komm, o mein Sohn, liebstes Kind, höre, dein Vater ruft. Sokrates. Kommt mit Pheidippides heraus. Da hast du den Mann. Strepsiades, ihn umarmend. Teurer Sohn, teurer Sohn. Sokrates, nimm ihn hin und geh. Geht wieder hinein. Strepsiades, juhe, mein Sohn, juheirassa, das ist ne Freude, wie gelehrt du aussiehst. Aus deinen Augen blitzt der Widerspruch, das Leugnen und das Übliche. Was schwatzt du? Zuckt um den Mund dir und der Ernst, womit man sich beleidigt stellt, wenn man beleidigt. Das kenn ich, echt athenisch ist dein Blick, einst mein Ruin, jetzt sei mein Retter, Sohn. Pheidippides. Was fürchtest du? Strepsiades. Ach, Sohn, den Alt und Neuen. Pheidippides. Was soll denn das? Der Alt und Neue Tag? Strepsiades. Der Tag, wo sie die Sporteln hinterlegen. Pheidippides. Und ihre Hinterlag auch schön verlieren, denn ein Tag ist doch nicht zugleich auch zwei. Strepsiades. Wie? Wirklich nicht? Pheidippides. So wenig als dieselbe Person ein Mädchen und ein altes Weib. Strepsiades. So heißt's doch im Gesetz. Pheidippides. Sie deuten's falsch, so ist es nicht gemeint. Strepsiades. Wie anders denn? Pheidippides. Der alte Solon war ein Mann des Volks. Strepsiades, was geht denn das den Alt und Neuen an? Pheidippides, zu Vorladungen setzt er fest 2 Tage den Alt und Neuen, dass die Klage dann mit Hinterlag erfolgen kann am Neumond. Strepsiades, was soll denn dann der Neue noch? Pheidippides, wie dumm! Damit der Angeklagte tags zuvor erscheinen und sich lösen kann, wo nicht, geht man am Neumond morgens ihm zu Leib. Strepsiades, wie kommt's, daß das Gericht die Hinterlage am Alt und Neuen nicht am Neumond fordert? Pheidippides, Vorschmeckerbrauch, gerade wie beim Opfern, die Hinterlage, die sie wegzuschnappen gedenken, kosten sie schon tags zuvor. Strepsiades, gegen die Zuschauer. Wie sitzt ihr da so dumm, ihr armen Narren, ein Fraß für uns, die klugen Stöck und Steine, ihr Schöpfe, Klötze, Nullen, leere Kacheln, wir Glücklichen, ich darf auf meinen Sohn und mich wahrhaftig wohl ein Loblied singen. Singt. Strepsiades, wie du glücklich bist, du selber so weiß, und welchen Sohn besitzt du dazu? Also preisen die Freunde mich bald und die Nachbarn voll Neid, wenn deine Kunst in jedem Prozess Siegerin bleibt. Komm jetzt nach Haus mit mir, ich will festlich dich bewirten. Beide ab in Strepsiades Haus. Chorgesang, Lücke. Pasias, ein wohlbeleibter Kapitalist, geht in Begleitung eines Zeugen auf Strepsiades Haus zu. Was? Soll man da sein eigenes Geld verlieren? Das wäre schön. Ich hätte freilich klüger ihn rundweg abgewiesen, statt mich jetzt mit ihm herumzuschlagen. Jetzt so muß ich dich bemühen als Zeugen und verfeinde mich obendrein mit einem alten Nachbarn. Streng halt ich auf die Ehre unserer Stadt, drum lad ich dich, Strepsiades. Strepsiades? Tritt heraus. Wer ruft? Pasias. Vor auf den Alt und Neuen. Strepsiades zum Chor. Ihr seid Zeugen, 2 Tage, sagt er. Hört ihr? Zu Pasias. Was betrifft's? Pasias. 12 Minen, die du, wie du weißt, empfingst, als du den Goldfuchs kauftest. Strepsiades. Ich, ein Ross? Hört ihr? Ihr wisst, wie ich das Rasseln hasse. Pasias, beim Zeus, du schwurst, mich redlich zu bezahlen. Strepsiades, beim Zeus, das lass ich bleiben. Damals wußte Pheidippides noch nichts vom neuen Recht. Pasias, und deshalb leugnest du die Schuld mir ab? Strepsiades, was hätt ich sonst vom Studium meines Sohns? Pasias, schwörst du mir sie auch bei den Göttern ab, wenn ich zum Eid dich treib? Strepsiades, bei welchen Göttern? Pasias, bei Zeus, Poseidon, Hermes. Strepsiades, ja, bei Zeus, 3 Obolen, 3 noch, wenn ich schwören darf. Pasias, ha, unverschämt, das sollst du mir entgelten. Strepsiades, auf Pasias Bauch zeigend, brav durchgelaugt, gäb der nen hübschen Schlauch. Pasias, so, auch noch Hohn? Strepsiades, der seinen Eimer faßt. Pasias, beim großen Zeus und allen Göttern, das geht dir nicht hin. Strepsiades, wie spaßhaft, Götter, und bei Zeus, da lacht ein Wissender sich krank. Pasias, das wirst du bitter büßen, warte nur, jetzt sag mir, willst du zahlen oder nicht, damit ich fortkomm. Strepsiades, wart ein bißchen, gleich will ich dir klar und bündig Antwort geben. Läuft ins Haus. Chorführerin zu Pasias. Was meinst du, wird er tun? Pasias. Ich denk, er zahlt. Strepsiades kommt mit einer Mulde. Wo ist der Mensch, der Geld von mir verlangt? Du, was ist das? Pasias. Was das ist? Nun, ein Backtrog. Strepsiades. Und du willst Geld von mir, du Ignorant. Nicht einen Heller geb ich einem Mann, der Backtrog mir anstatt Backtrögin sagt. Pasias. Also du zahlst mich? Strepsiades. Nicht so viel ich weiß. Drum mach dich auf die Beine und schere dich vor meiner Türe weg. Pasias. So wahr ich leb, ich geh und hinterlege die Gebühren. Strepsiades. Und die sind hin, so gut als die 12 Minen. Zwar tut mir's leid, denn Einfalt war's doch nur, statt die Backtrögin, der Backtrog zu sagen. Pasias mit dem Zeugen ab. Ebenfalls mit einem Zeugen kommt Amynias. Ein junger Herr, die Peitsche in der Hand. O weh, o weh! Strepsiades. Ei, ei! Wer placht da so erbärmlich? Ist's vielleicht ein Gott aus des Kakinos Jammerstücken? Amynias. Ihr fragt mich, wer ich bin? Ach Gott, ein Mann des Unglücks. Strepsiades. So? Dann geh, woher du kamst. Amynias. O hartes Wagenrad, zertrümmerndes Geschick, o Pallas, so verliest du mich? Strepsiades. Was tat Telepolemos dir denn zuleide? Amynias. Hör du, anstatt zu spotten, mache du, daß endlich mir dein Sohn mein Geld bezahlt, zumal ich eben selbst im Unglück bin. Strepsiades. Was denn für Geld? Amynias. Das er von mir geborgt. Strepsiades. Da ist dir's, scheint mir, wirklich schlecht gegangen. Amynias. Weiß Gott, beim Wagenrennen fiel ich runter. Strepsiades. Drum faselst du, wie auf den Kopf gefallen. Amynias. Ich fasle? So, wenn ich mein Geld verlange? Strepsiades. Gewiß, du bist bedenklich krank. Amynias. Wieso? Strepsiades. Ich glaub, ein Erdstoß hat dein Hirn lädiert. Amynias. Und ich, beim Hermes, glaub, du wirst zitiert, wenn du mich nicht bezahlst. Strepsiades. Du, sage mir, was meinst du, schickt uns Zeus wohl jedes Mal, wenn's regnet, frisches Wasser, oder zieht das gleiche Wasser immer rauf die Sonne? Amynias. Das weiß ich nicht, das ist mir einerlei. Strepsiades. Du glaubst, du hast das Recht, mir Geld zu fordern und weißt kein Wort von überirdischen Dingen? Amynias. Nun, bist du nicht bei Geld, so zahl mir doch den Zins. Strepsiades. Den Zins? Was ist das für ein Tier? Amynias. Ein silbern Ding, das im Verlauf der Zeit stets größer wird und wächst von Tag zu Tag, von Mond zu Mond. Strepsiades. Nicht übel definiert. Nun weiter. Glaubst du, dass das Meer zur Zeit viel größer ist als sonst? Amynias. Das bleibt sich gleich. Ich seh nicht ein, warum es wachsen sollte. Strepsiades. Das also wächst trotz aller Ströme, die sich drein ergießen, nicht. Und du, Kujon, du willst, dein Geld soll wachsen mit der Zeit. Willst du dich packen auf der Stelle? He, reißt ihm die Peitsche aus der Hand. Her mit der Peitsche, haut ihn. Amynias zum Chor. Ihr alle seid mir Zeugen. Strepsiades. Hott, willst du traben, Schimmel? Hott, hott, hott. Amynias. Ha, schändliche Misshandlung. Strepsiades. Wacht, ich stupfe dir unterm Schwanz, du Klepper. Willst du ausziehen? Amynias entflieht. Ha, läufst du? Gut, sonst hätt ich dich mobil gemacht, samt deinem Fuhrwerk, Sitz und Deichsel. Ab ins Haus. Erster Halbchor. Das heißt denn doch, die bübische Lust zu weit getrieben. Der Alte ist nun darauf erpicht, das Geld zu unterschlagen, das er lieh. Es kann nicht fehlen, ihm passiert unversehens noch heute was, wo der abgefeimte Schalk, der Sophist, für seine Bubenstückchen all, wie er's verdient, belohnt wird. Zweiter Halbchor. Ich denk, ihm wird nur allzu bald der Wunsch erfüllt, der ihn plagte, in seinem Sohn den Mann zu sehen, der stets mit Gegengründen weiß, das Recht zu beugen, der gewandt jeden Gegner, den er trifft, bei dem schlechtsten Handel selbst niederschlägt. Gib acht, gib acht, er gäb was drum, sein Söhnchen wäre stockdumm.